America, Mexico. Es gibt Kommunikation, ich denke es gibt politischen Willen und geachtet, es gibt Behandlungen. Viele Leute in Amerika denken, dass Mexiko ist ein sehr wichtiger Markt, das beide Länder Zeit brauchen. Ein paar in gewissen Sinne, ein braucht die andere. Beide Länder brauchen Zeit und brauchen ihre Zeit. Und die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft zu sehen, die Ergebnisse zu sehen. Beide Länder brauchen Zeit, um wieder zu denken und zu handeln. Vielleicht. Jedes Land hat Kapazität. Jedes Land seine Entscheidungen. Jedes Land sucht seinen Horizont. Wir brauchen eine gute Wirtschaft, eine gute Finanz, eine gute und wirkliche Politik. Zeit, nur Zeit, zu reichen, zu denken und zu handeln, wenn es notwendig ist. Es gibt Kommunikation. Ich denke, es gibt politischen Willen und geachtet.